Obwohl er von Rom als Bischof nach Japan geschickt worden sei, hätten sie seine Sendung zu verhindern versucht. Die Kirche in Japan befände sich durch ihre Schuld in beklagenswertem Zustande, weil sie nicht wollten, dass andere Geistliche oder Ordensleute als nur sie dort tätig seien, obwohl für das weite Gebiet die 30 Jesuiten in keiner Weise ausreichten. Sie streuten Verleumdungen gegen andere Missionare aus und untersagten den Gläubigen, diese in ihre Wohnungen aufzunehmen, obwohl es Zeiten der Verfolgungen seien. Die Jesuiten boten alles auf, um die Kraft eines solchen Zeugnisses zu vernichten. Sie hielten es für das Beste, die Wahrheit und Echtheit des Briefes zu leugnen und führten die Erklärung eines gewissen Johann Cevicus über die Ungenauigkeit der darin enthaltenen Tatsachen und die des Fra Peter Baptista an, welcher behauptet, dass die Unterschrift falsch und dass es nicht nur nicht die Hand des Fra Ludwig Sotelo, seines Mitbruders, sondern auch dieser nicht einmal ähnlich sei. Doch unglücklicherweise waren Dr. Cevicus und Fra Peter Baptista noch am Leben, weshalb beide gegen diese Erklärung protestierten, die ihnen von den Jesuiten zugeschrieben wurde. Denn der eine bewies durch eine Schrift vor Notar und Zeugen, die am 10. Oktober 1628 beschworen wurde, dass alles, was ihnen die Gesellschaft Jesu sagen lasse, eine unverschämte Lüge sei, und der andere widerrief den Zweifel, den er anfangs über die Unterschrift Fra Ludwigs ausgedrückt hatte und versicherte, dass er nach sorgfältiger Prüfung dieselbe für echt, wie auch den Brief des heiligen Märtyrers für authentisch und desselben würdig halte. Gioberti, Die neuen Jesuiten, Band 2, Seite 698 und folgende. Der Jesuit Marmacci ließ im Jahre 1759 die Knaben einer Klasse des Jesuitenkollegs zu Toulouse einen Aufsatz machen über das Thema »Die Heroen begehen zuweilen vom Glücke begünstigte Verbrechen. Ein glückliches Verbrechen hört auf, ein Verbrechen zu sein. Wen heute Frankreich mit den schimpflichen Namen eines Räubers benennt, wird es einen Alexander nennen, wenn er vom Glücke begünstigt ist.« Bei Reusch, Beiträge zur Geschichte des Jesuitenordens, München 1894, Seite 56 und folgende. Anselm Feuerbach teilt aus den Akten das Geständnis des katholischen Pfarrers Franz Niembauer mit, der am 2. November 1807 zu Oberlauterbach in Bayern seine frühere Köchin Maria Eichstätter in grauenhafter Weise ermordete. Er hatte mit ihr ein Kind gezeugt und sie fing an, ihm durch Drohungen mit Anzeigen gefährlich zu werden. Bei meiner Zusammenkunft mit der Eichstätter zu Regensburg, so gestand Niembauer im November 1817 dem Untersuchungsrichter zu Landshut, erklärte sie mir, dass sie mich nicht lassen könne. Meine Ehre, mein Stand, mein öffentlicher Kredit, alles, was mir heilig und teuer sein musste, war durch die Ankunft der Eichstätter in Oberlauterbach bedroht. Ich dachte nun, was tust du, wenn sie dennoch kommt? Da fiel mir der Grundsatz des Jesuitenpater Benedikt Stadler in dessen Ethica Christiana ein, nach welchem es erlaubt ist, einem anderen das Leben zu nehmen, wenn man seine eigene Ehre und seinen guten Ruf nicht anders zu retten vermag. Denn die Ehre ist ein noch höheres Gut als das Leben, und gegen denjenigen, der unsere Ehre angreift, muss uns gleiches Recht der Notwehr zustehen wie gegen einen Räuber. Ich dachte nun über diesen Grundsatz nach, welchen auch früher der Professor St. uns jungen Geistlichen in seinen Lektionen expliziert hatte, fand ihn ganz auf mein Verhältnis passend und machte mir ein Diktamen Praktikum daraus. Meine Ehre, dachte ich mir, geht durch diese böse Person, wenn sie nach Lauterbach kommt und ihre Drohungen wahrmacht, verloren. Ich werde vom Konsistorium amoviert, mein Vermögen ist in dem nämlichen Augenblick auch verloren. Ich bin verrufen in der Diözese. Obgleich ich indessen schon damals über jenen sattlerschen Grundsatz nachdachte und ihn auf meine Lage anwendbar fand, so war doch alles nur noch Idee. Und ich dachte noch nicht auf die Art und Weise der Ausführung. Aktenmäßige Darstellung merkwürdiger Verbrechen, Gießen 1829, Band 2, Seite 86 und folgende. Diese Moral und Ethik, Toleranz, Parität und konfessionelle Friedensliebe wurden in der Moraltheologie, die der junge Jesuit 2 Jahre vorgetragen erhält, theoretisch und praktisch gelehrt. Ich hatte als moraltheologische Professorin die Jesuiten Frinz, der später Beirat des Zentrumsführer Windthorst wurde, und Stentrup. Frinz gab seiner Anschauung über protestantische Sittlichkeit dadurch Ausdruck, dass er mit Emphase erklärte, seiner Überzeugung nach sei jedes protestantische junge Mädchen schon mit 15 Jahren sittlich verdorben. Ein anderer Ausspruch von ihm war, er könne nicht begreifen, wie Eheleute sich einander ansehen könnten, ohne rot zu werden. Stentrup lehrte die Moraltheologie im engsten Sinne vergangener Zeiten. Fortschritt, Kultur und moderner Staat waren ihm verhasst. Durch die alle 14 Tage in jedem Hause des Ordens stattfindenden Gewissensfälle, bei deren Lösung alle Patres, auch die Oberen, zugegen sein müssen, bleibt die Moraltheologie während des ganzen Lebens des Jesuiten für ihn gewissermaßen lebendig. Sie soll ja Richtschnur seiner Seelsorge bilden. In Exhaten, dem einzigen Hause, wo ich nach meiner wissenschaftlichen Ausbildung dauernd stationiert war, leitete die Gewissensfälle der Jesuit Lehmkuhl. Einige seiner Grundsätze haben wir oben kennengelernt. Lehmkuhl, die klassische Autorität auf dem Gebiete der Moraltheologie, ist mit der ausgeprägteste Typus des Jesuitismus im schlechten Sinne des Wortes, dem ich begegnet bin. Nicht in dem Sinne, dass er selbst bewusst schlecht war. Vielmehr gab er sich größte Mühe, tugendhaft und fromm im jesuitischen Sinne zu leben. Aber gerade deshalb hatte das jesuitische System von ihm vollständig Besitz ergriffen. Die Umwertung moral-ethischer Begriffe, die es enthält, war in ihm verkörpert. Auch das ist zur Charakteristik der jesuitischen Moraltheologie noch hervorzuheben. Lehmkuhl, der große Moraltheologe, der für jeden Fall 100 Lösungen zur Hand hat, der in seiner zweibändigen Moraltheologie Tugend, Sünde und Versuchung anatomisch bis in ihre letzten Fasern zerlegt, war für seine eigene Person Sünde und Versuchung gegenüber völlig ratlos. Er wurde von Skrupeln förmlich verzehrt. Bei jedem Schritt fürchtete er, Gott zu beleidigen. Tägliche Beichte und Selbstbeichten waren für ihn etwas Gewöhnliches. Gleichzeitig aber verfocht er mit größter Seelenruhe alle Ungeheuerlichkeiten, die wir bei der Lehre von den Mentalrestriktionen und so weiter kennengelernt haben. Das Wort von Mücken seien und Kamele verschlucken trifft nirgends mehr zu als bei der Jesuitenmoral.